steht, die Augen trüb, ihr seht es kaum. Für euch ist alles nur ein Traum, doch kann ich's nicht mehr lange sehen. Es wird Zeit, für mich zu gehen. Zu viel Hass regiert die Welt, nur Korruption und Gier nach Geld. Stück für Stück zerbricht die Festung, doch keiner will die Zeichen sehen. Es liegt sehr wohl in euren Händen, ihr wollt es leider nicht verstehen. Wie viele Kriege braucht es noch, bis diese Welt fällt in ein Loch? Doch keiner fragt mehr nach der Wahrheit, zum Denken hat man keine Zeit. Jeder tut nur noch das Seine, im Innern seid ihr kalt wie Steine. Das letzte Seil ist fast zerrissen, niemand wird mich hier vermissen. Stück für Stück zerbricht die Festung, doch keiner will die Zeichen sehen. Es liegt sehr wohl in euren Händen, ihr wollt es leider nicht verstehen. Anscheinend noch nicht verstanden, die guten Engel werden niemals landen.